Otter? Echt? Er lächelt milde. Ja, echt Otter. Okay, der Anfang war nicht ganz optimal. Aber dann läuft es. Richtig gut. Der Mensch Otter ist ein total netter Typ. Ganz normal und überhaupt kein Angeber oder so. Keiner von der Sorte, der Fragen nur mit einem gelangweilten Ja oder Nein beantwortet oder mit langen Ego-Geschichten prahlt. Nein, ganz anders. Otter stellt selber Fragen. Er interessiert sich für sie. Er lässt sie erzählen und Sissi erzählt ihm alles. Alles von der Babyreklame über den Schauspielschulskandal bis zur Kaufhauskatalogkatastrophe. Otter kann richtig zuhören. Ab und zu nickt er verständnisvoll. Verstehe. Klar. Logisch. Sicher. Flüstert er immer wieder, ohne Sissi zu unterbrechen. Nur beim Anapam ruft er schon fast empört. Mensch, Sissi, dafür bist du doch wirklich viel zu schade. Ja, ganz genau, denkt Sissi euphorisch. Genau das wollte sie hören. Von einem wie ihm. Ja, er versteht sie. Das spürt Sissi vom ersten Moment an. Fehlt nur noch... Schließlich erzählt auch er noch ein bisschen. Allerdings nur in Andeutungen. Dass er die Szene hier natürlich mehr als gut kennt und dass er gerade ein neues Projekt vorbereitet. Große Sache. International. Aber pst, alles noch ein Geheimnis. Sissi hält die Luft an. Und dass er da auch neuen Leuten eine Chance geben will. Er brauche dafür frischen Wind, unverbrauchte Talente, neue Gesichter. Gesichter, wie sie eines hat. Bitte, bitte, denkt Sissi. Und dann kommt tatsächlich der Satz, auf den sie so lange, jahrelang, ein Leben lang gewartet hat. Wenn dich das interessiert, melde dich doch nächste Woche bei mir. Wir fangen jetzt gerade mit der Auswahl an. Ich glaube, ich habe da was für dich. Was auf deinem Niveau... Lächelnd steht er auf und gibt ihr seine Karte. Tut mir leid, ich muss jetzt. Ich bin ja vor allem beruflich hier. Noch mehr Smalltalks, noch mehr Statements, noch mehr Bussi-Bussis. Ach Gott. Naja, die warten sicher schon auf mich. Also, ciao. Ruf mich an. Klar. Sicher. Logisch. Haucht Sissi und sieht, wie er nach links und rechts grüßend in der Menge verschwindet. Erst dann wagt sie, auf die Visitenkarte zu blicken. Sönke Otter, Otters Food Solutions, Catering Service International.